Syrische Medien melden heute Vormittag einen weiteren Angriff der israelischen Luftwaffe. Ziel sei ein Fahrzeug auf syrischem Gebiet gewesen. Die Opfer seien Zivilisten. Die israelische Armee widerspricht. Sie habe einen Wagen angegriffen, dessen Insassen zur Organisation Islamischer Dschihad gehören. Bei den Opfern handle es sich um die Männer, die gestern mit 4 Raketen auf israelisches Gebiet gezielt haben, lässt Israels Armee erklären. Israel schreibt die Raketenangriffe der palästinensischen Organisation zu, aber Drahtzieher sei das iranische Regime, so wird die jüngste Eskalation in Israel erklärt. Und indirekt heißt das, die internationale Gemeinschaft habe einen Fehler gemacht, ein Atomabkommen mit Iran zu unterzeichnen. Iran fühle sich ermutigt und versuche weiter, die Region zu destabilisieren, so ein Sprecher des Außenministeriums. Der frühere Brigadegeneral Kobi Maron spricht im israelischen Radio von einer langfristigen Entwicklung. Es besteht kein Zweifel, was wir auf dem Golan in den letzten 4 Jahren seit Beginn des Bürgerkriegs sehen, ist der Versuch Irans, die chaotische Realität in Syrien auszunutzen, die Tatsache, dass es schon keinen Staat mehr gibt, um eine vorgelagerte Basis für Angriffe auf Israel zu schaffen. Bis jetzt beschränkten sich Angriffe auf Grenznähe, aber der Versuch, so weit entfernte zivile Ansiedlungen zu treffen, ist eine Trendwende. Das ist eine Eskalation und dementsprechend fiel auch die israelische Reaktion aus. Israels Armee erklärte, die Luftwaffe habe in der Nacht 14 Ziele der syrischen Armee bombardiert. Nach Informationen von syrischer Seite sind bei den Angriffen ein Mensch getötet und mindestens 7 verletzt worden. Die Luftschläge in der Nacht und am Vormittag seien eine Reaktion. Nach israelischen Angaben waren gestern 2 122mm Raketen aus Syrien in Obergaliläa eingeschlagen, 2 weitere auf dem von Israel annektierten Teil der Golanhöhen. Das sei der erste Raketenbeschuss von syrischer Seite aus seit 42 Jahren, heißt es. Die israelische Reporterin Kamela Menashe fasst in der Früh zusammen, wie sich die Armee den Angriff erklärt. Das Ereignis wurde von Iran gesteuert. Said Isadir, der Chef der palästinensischen Abteilung in den iranischen Al-Quds-Truppen, ist der Mann, der dafür verantwortlich zeichnet. Er beschäftigt sich mit dem Waffenschmuggel von Syrien in den Libanon und ist auch für den Abschuss der 4 Raketen auf Israel verantwortlich. Es handelt sich nicht um die Begleichung von Rechnung oder um Rache für etwas, das wir getan haben, sagt ein hoher Offizier. Das ist ein Ereignis, das im Einklang mit iranischer Politik steht, die die Grenzen zu Israel aufheizen möchte. Die Reporterin der Tageszeitung Haaretz, Gilly Cohen, hält es dagegen auch für möglich, dass der syrische Artillerieangriff durchaus im Zusammenhang mit vorangegangenen Aktionen der israelischen Armee steht. In der vergangenen Woche war über einen Angriff der israelischen Luftwaffe auf das Grenzgebiet zwischen Syrien und Libanon spekuliert worden. Vor 3 Wochen wiederum hieß es, dass Kämpfer des syrischen Regimes bei einem israelischen Luftangriff nahe des Dorfes Hader getötet worden seien. Die Unsicherheit im Norden ist seit einiger Zeit groß. Immer wieder hatten Rebellen von syrischer Seite Gebiete auf israelischer Seite mit Panzergranaten angegriffen. In der Situation hat der Landrat von Obergaliläa, Giora Salz, eine ganz eigene Sorge, nämlich, dass die Touristen ausbleiben könnten. Er versucht im Radio zu beruhigen. Damit haben wir durchaus gerechnet, dass extremistische, islamistische Gruppierungen das Feuer auch auf uns richten. Im Notfall wissen wir, was wir zu tun haben. Heute Abend gibt es 2 Veranstaltungen hier und eine Art Marathon. Alle, die geplant haben zu kommen, bitte kommt. Kommt auch an den Feiertagen im kommenden Monat. Das ist in meinen Augen die richtige Antwort.